Nachhaltiger Erfolg in Liebesbeziehungen und im Business kann nur entstehen, wenn du deine wahre Autorität, dein natürliches Licht entdeckst. Wenn wir für Anerkennung und Macht unser natürliches Sein verraten und uns einen falschen Schein zulegen, dann landen wir in einer Falle, die unsere Entwicklung komplett einfrieren kann. Denn wir bekommen nun die heiß ersehnte Belohnung für etwas, was wir ja noch gar nicht sind. Doch was geschieht, wenn wir damit aufhören? Werden wir dann noch geliebt? Hört uns noch jemand zu, wenn wir auf den falschen Schein verzichten? Ich hatte, was Authentizität betrifft, mein vielleicht drastisches Coming-out im Sommer 1999. Andrea und ich hatten uns einen Ruf als Beziehungsexperten erarbeitet. Unsere Beratungen und Trainings liefen gut. In diesem Juni wollten wir heiraten und ich hatte, um das Ganze zu toppen, im Anschluss an die Hochzeit ein großes Beziehungsseminar angesetzt. Also diese Vision war einfach zu verlockend für mich. Ja, wir beide glücklich verheiratet, feiern im Anschluss im Kreise unserer Klienten die Liebe und geben die Geheimnisse einer glücklichen Partnerschaft preis. Die ganze Sache hatte nur einen Haken. Ich inszenierte nämlich 2 Wochen vor unserer Hochzeit ein solches Drama, dass wir alles platzen lassen mussten. Jetzt saß ich also vor den erwartungsfrohen Teilnehmern und musste notgedrungen vor ihren Augen die Illusion des perfekten Sonnenpärchens platzen lassen. Kleinlaut stieg ich vom Thron des Experten und berichtete ehrlich von meinem Schatten. Ich war mir damals sicher, das ist mein letztes Seminar zu diesem Thema. In meiner Angst sah ich schon, wie alle aufstehen werden und ihr Geld zurückfordern. Doch etwas Erstaunliches geschah. Die Menschen blieben berührt sitzen und hörten aufmerksamer denn je zu. Denn das, was jetzt in dieser Verletzbarkeit aus mir heraus sprach, hatte nicht mehr den Schein der Perfektion, aber dafür war es echt. Dieser Moment war für mich ein enorm bedeutsamer Befreiungsschlag. Danach begann ich radikal, alle falschen Versprechungen aus meiner Arbeit zu entfernen und egal wo, in Workshops, auf der Bühne oder Büchern, authentisch zu sein. Ich habe mich in diesen Jahren seitdem mehr und mehr in mein Zentrum entspannt. Was seitdem aus mir leuchtet, ist ein sehr einfaches, menschliches, unspektakuläres Licht. Doch erstaunlicherweise berührt und inspiriert es viel mehr als jede Macherei. Ich erzähle dir das, weil ich dir ausdrücklich Mut machen möchte, deine eigene innere Sonne noch mehr zu entdecken, indem du aufhörst, etwas Besonderes sein zu wollen und dich stattdessen in dich hinein entspannst. Dann wird dich dein Licht führen. Es wird die Elemente deines Lebens klar um dich anordnen und du wirst, ohne kämpfen zu müssen, auch zu einem Zentrum natürlicher Autorität für andere. Falls du allerdings eher zu jenen gehörst, die ihr Licht unter den Scheffel stellen, dann möchte ich dir gern liebevoll zurufen, worauf wartest du? In den letzten 20 Minuten deines Lebens wirst du dich vor Wut in den Hintern beißen für all jene Momente, in denen du aus Angst oder Bequemlichkeit im Schatten stehen geblieben bist, in denen du anderen Menschen erlaubt hast, zur Sonne deines Lebens zu werden, anstatt das Geschenk deines einzigartigen Lichts mit uns allen zu teilen. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Sonne in dir eine kleine, zarte oder eine große, pompöse, laute ist. Jedes Licht ist wichtig. Jedes Licht hat seine Bestimmung, seinen Platz. Das ganze Universum ist eine Sinfonie lebendiger Funken. Wenn du dich zurückhältst, dann fehlst du anderen und dir selbst. Bitte stelle dich, wenn es dich betrifft, deiner Angst vor Sichtbarkeit. Lass dein Licht natürlich scheinen. Das bedeutet übrigens nicht, dich egozentrisch als das Zentrum des Universums zu betrachten. Das ist nämlich eine der Fallen des Sonnenprinzips. Eine gesunde Egozentrik ist ohne Zweifel eine wichtige Stufe unserer persönlichen Entwicklung, aber nicht das Ende. Dich in deine Mitte zu entspannen, bedeutet nicht, dich als den Nabel der Welt zu betrachten. Vor circa 15 Jahren litt ich sehr unter dem ausbleibenden Erfolg meiner Arbeit. Und ich verstand es nicht. Ich arbeitete wirklich fleißig und ich war von der Qualität unseres Angebotes so überzeugt. In meiner Verzweiflung suchte ich einen meiner wichtigsten Lehrer, Satyamurti, auf und bat ihn um Rat. Er lauschte mir lange still und sagte dann leise lächelnd, Veit, ich weiß, was dein Problem ist. Du arbeitest zwar hart, doch du verschenkst dich nicht mit deinem ganzen Wesen an die Menschen, die zu dir kommen. Autsch, das saß. Instinktiv begriff ich sofort den Unterschied. Schau, das Licht in dir zu entdecken ist eine Sache. Doch egozentrische Menschen beleuchten damit nur sich selbst. Selbst wenn wir auf dieser Entwicklungsstufe mit unseren Liebsten sprechen, sehen wir uns als Sonne und sie als Planeten in unserem Universum. Auch wenn wir Produkte für unsere Kunden entwickeln, stehen wir, wenn wir ehrlich sind, im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Wahre Fülle ergießt sich, wenn du das Licht in dir erkennst und es nicht als dein persönliches Eigentum betrachtest, sondern es an deine Mitmenschen verschenkst. Wenn ich heute zum Beispiel einen Vortrag halte, dann stelle ich das Publikum in den Mittelpunkt meines Universums. Sie sind die Sonne und ich der Mond, der ihr Licht widerspiegelt. Ich verschenke mich für diese Zeit an ihr Leben. Vielleicht klingt es seltsam, doch es macht für mich den Unterschied. Wenn du dir gestattest, die Sonne in dir zu entdecken und mit ihrem Licht anderen Sonnen zu dienen, geht es irgendwann gar nicht mehr um dein oder mein Licht. Es ist eine Quelle und wir alle entstammen ihr. Jeder von uns ist ein einzigartiger Strahl, geboren aus dieser Fülle, im Tanz mit der Fülle. Bejahe die Sonne in dir und sie führt dich direkt an den perfekten Platz in diesem Universum, an dem du am schönsten und wirkungsvollsten für uns alle strahlen kannst. Viele, viele Strahlen und nur eine Quelle. Sonnenprinzip Umsetzungsimpulse. Genieße die geführte Meditation, die Begegnung mit deinem wahren Selbst. Du findest sie im Downloadbereich auf der Website. Die Basis einer gesunden Autorität ist Klarheit in den Fragen, wer bin ich? Was will ich wirklich, wirklich? Was habe ich der Welt zu geben und in was bin ich kompetent? Gewöhne dir an, dir diese Fragen regelmäßig zu stellen und dich in Klarheit darin zu trainieren. Verfeinere dein Rollenbewusstsein. In welchen Lebenssituationen befindest du dich in welcher Rolle? Mutter, Chef, Managerin, Redner, Postbote. Nimmst du diese Rollen voll ein? Und was gehört dazu? Wie könntest du noch mehr Kompetenz und Vertrauen in den einzelnen Rollen erlangen? Gewöhne dich an Sichtbarkeit. Stell dich in die Mitte eines Raumes oder auf eine Bühne. Halte es aus, gesehen und gehört zu werden. Fang eventuell sogar an, es zu genießen. Die gute Nachricht, Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit sind trainierbar. Zum Beispiel durch Selbstwert- und Kommunikationsseminare, durch Bühnenarbeit, Singen, Tanzen, Erfolgsprogramme. Führe regelmäßig eine Herzensmeditation durch, die dich mit deiner inneren Mitte und deinem Licht in Kontakt bringt. Stell dir beim Laufen auf der Straße vor, dass dein inneres Licht aus dir heraus leuchtet. Richte dich auf, lächle, verschenke dein Licht. Wenn du selbstständig oder unternehmerisch tätig bist, verstehe, dass gutes Marketing nicht bedeutet, etwas zu verkaufen, sondern dich authentisch zu zeigen. Lerne, dich klar, kompetent und selbstbewusst auf dem Marktplatz des Lebens zu zeigen. Genieße es, zu schweigen, wenn du nichts Relevantes zu sagen hast. Sieh es als deine Pflicht an, zu sprechen, wenn du weißt, dass deine Kompetenz jetzt gerade zu einer Verbesserung für alle führen könnte. Wenn du zu oft in der Sonne stehst, lerne auch mal im Schatten zu verweilen und den anderen die Bühne zu gönnen. Übe eine zentrierende Sportart aus, zum Beispiel Qigong, Bogenschießen oder Karate. Erlerne die klassische Yoga-Übung der Sonnengruß. Stell dich am Morgen auf eine Terrasse oder eine Wiese. Erwarte dort den Aufgang der Sonne. Wenn sie kommt, stell dir vor, wie du all deine Poren für ihre Energie öffnest. Atme tiefer ein und erlaube ihrem Licht, sich in deinem ganzen Körper auszubreiten.